Scheiße, jetzt habe ich vergessen, einen Screenshot von dieser hässlichen Videotelefonie, ach, wie auch immer, zu machen. Bah, Mann, das war so peinlich. Scheiße. Dieser Philips CD-Player ist nicht laut genug, aber die Mikrofon-App funktioniert. Was wollte ich noch sagen? Das war alles H+, WLAN-Internet. Jetzt kann ich meinen Twitter vielleicht verifizieren. Oh, was wollte ich gerade sagen? Ach, scheiß drauf. Ich mache mir einfach entspannende Musik an in meinem Zimmer, wo niemand ist. Ghetto-Veteran. Get! Moment mal. Funktioniert das?